Am 13. August veröffentlichten das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung und kritisierten darin, das südkoreanische Park-Geun-Hye-Regime, das immer die DFLK böswillig verurteilt, um den harten Protesten und Kritiken aller Kreise und Schichten Südkoreas und der ganzen koreanischen Nation sowie der Weltöffentlichkeit gegen die aggressive Stationierung vom amerikanischen Raketenabwehrsystem SAT zu entgehen.